Okay, hier ist ein bisschen näher. Wir wollen auf jemanden warten und dann sind wir alle komplett da. Jetzt müssen wir uns über die Sprache vereinigen. Bitte, wer spricht Deutsch? Halb. Wer spricht Chinesisch? Iota. Aber wenn ich Chinesisch spreche, muss man übersetzen. Chinesisch ist leichter, weil der Text, das wir lernen werden, ist auch Chinesisch. Okay, und wer spricht Englisch? Who speaks English? Everybody? Fasche hui ting yingwen ma? Puhui. Dou wen hao. So wie ich rede auf Deutsch, ja? Obwohl ich kein Experte bin, ich versuche das Beste. Dann, Sie verstehen Deutsch, ja? Bisher. Und Sie? Ich habe nicht viel, aber... So wie ich, ungefähr. Wenn irgendwas fragen muss, ich frage meine... Ja, bitte, viele Fragen. Wir sind hier eine kleine Gruppe, dann hoffentlich... Wie eine Familie, wir diskutieren zusammen, lernen zusammen. Es wird nicht so offiziell, weil wir eine kleine Gruppe sind, wie eine Familie. Insoweit ich weiß, es muss noch eine Frau aus Stuttgart kommen. Aber wir warten nicht auf sie. Es ist nicht so leicht, dieses Zentrum zu finden. Einige von uns sind von weit weg gekommen, vielleicht müde, dann heute machen wir nicht lange. Diesen Zeitplan haben Sie alle gesehen. Nee. Moment, bis Sie jetzt auslegen, zu gehen. So, Tungzhu Fasche hat vielleicht erklärt die Regeln, was hier Essen anbetrifft und diese Zuru-Arbeit oder Karma-Yoga. Dann, ich rede ein bisschen über Inhalt von diesem Kurs und dann meditieren wir ein bisschen zusammen. Dann, was Rezitation anbetrifft, hat Tungzhu Fasche verteilt, diese Rezitationen. Alle haben bekommen. Dann wir werden jeden Abend drei Rezitationen. Erst Poje Polo Mi Shinting, dann Metta Sutta nach der Theravada-Tradition und dann Dharani von Avalokiteshvara. Tapejo. Ist meine Version oder Ihre Version? Meine Version. Wer von euch hat ein bisschen Sanskrit oder Pali gelernt? Gibt es solche hier? Ja? Nein. die Begriffe wie Metta, Karuna. Ah, naja, das ist aber nicht Grammatik oder Texte oder so, ne? Na gut, dann jetzt über Inhalt von diesem Kurs. Inhalt von diesem Kurs ist, ich werde am Abend dieses sechste Kapitel von Sandhi Nirmochana Sutra erklären. Das ist über Shamatha und Vipassana nach der Yogacara-Tradition. Alle sind interessiert. Wie ihr weißt, besonders im chinesischen Buddhismus, aber auch im tibetanischen Buddhismus, praktisch alle Schulen, die Praxis von Shamatha und Vipassana, von Meditation, ist hauptsächlich die Erklärungen von der Yogacara-Schule. Wie wir wissen, Yogacara-Schule hat die Praxis von Yoga in Buddhismus systematisiert und direkt oder indirekt alle Traditionen außer vielleicht Sanlun-Schule, diese Madhyamika in China, alle Traditionen beeinflusst. Und eigentlich die Tradition von Yoga ist die Tradition von Yogacara. Nur diese Tradition wurde in der Schule von Asanga und Vasubandhu systematisiert. Man kann auch sagen sogar, dass Zen und Tantra ist hauptsächlich basiert auf Yogacara. Obwohl es natürlich benutzt die Madhyamika-Philosophie. Dann tagsüber wir werden also als Eintritt zu Shamatha und Vipassana, ich werde lehren Anapana-Meditation auf Grundlage von Yogacara Bhumishastra Yichye Shutilun. Das ist eigentlich eine Sammlung von Yoga-Wissen systematisiert durch die Tradition von Maitreya. In der chinesischen Tradition wurde es von Maitreya zusammengefasst. In der tibetanischen Tradition von Asanga, aber es handelt sich eigentlich um dieselbe Tradition, egal ob es von Asanga oder von Maitreya ist. Dann, wer von uns hat noch nicht meditiert? Ich glaube, alle wir haben Erfahrung in der Meditation. Dann ich schlage vor, die Meditation wird nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz. Dann machen wir eine Stunde, eine Sitzung. Ist das okay? Oder ist das zu wenig? Möchten Sie länger meditieren? Eine Stunde, okay. Dann wir haben, wenn ich mir das ansehe, 3 Stunden morgens Meditation, 3 Stunden nachmittags und inzwischen ein bisschen Meditation. Dann wir machen immer 1 Stunde Sitzen, 1/2 Stunde Gehmeditation. Und vielleicht ab und zu machen wir zusammen ein paar Yoga-Übungen, die nützlich sind für bessere Sitzen. Dann morgens von 4 bis 5 Uhr gibt es Qigong. Zhao shang, si tian dao wu tian, you Qigong. Und die Nonne Dhammarama aus Taiwan wird diese Qigong leiten. Dann Was individuelle Interviews anbetrifft, wir haben Zeit gefunden zwischen 7 Uhr und 8 Uhr. Es wird geben eine Liste, wo wird es aufgehängt, tun Sie es? Vor meinem Zimmer. Und die Interviews werden in meinem Zimmer, ja? Also ab übermorgen. Morgen erkläre ich erst die Methode, morgen die Methode von Anapanasati nach der Yogacara-Tradition. Hat sich jemand von euch mit Yoga beschäftigt? Ja? Das wäre dann besonders interessant, weil diese Anapana nach der Yogacara-Tradition ist sehr eng verbunden mit traditioneller Yoga. Die Haupt, nicht so wie im Theravada, nur einatmen und ausatmen wird zu Objekt, aber es wird besonders betont, dass diese Kumbhaka zwischen Einatmen und Ausatmen und Ausatmen und Einatmen, diese Perioden sind eigentlich Hauptobjekt der Betrachtung. Yogacara-Schule, also die Tradition der Yoga im Buddhismus eigentlich, ist sehr eng verbunden mit Ashtanga-Yoga von Patanjali. Leider, es gibt ziemlich wenig, insofern ich weiß, ziemlich wenig gute Bücher darüber oder gute Erklärungen darüber, aber ich bin überzeugt, dass es sich um eigentlich eine Tradition handelt. Nur in Yogacara, die philosophische Interpretation ist buddhistisch, in Patanjali ist basiert auf Samkhya-Philosophie. So, was Meditation anbetrifft, dann wir haben dann morgen eine Stunde Meditation, dann in dem Block zwischen 8 bis 11 2 Stunden Meditation, 3 Stunden, dann nachmittags noch 2 Stunden Meditation. Also insgesamt dann, wir haben 1, 3, 5 Stunden Meditation jeden Tag. Das ist nicht viel, auch nicht wenig. Und dann haben wir ungefähr 2 Stunden Gehmeditation. Dann die Erklärungen zur Meditation werden morgens stattfinden, in der Zeit zwischen 8 und 11. Und Dharma-Belehrung wird hauptsächlich wir besprechen den Text Sandinirmochana Sutra, 6. Kapitel über Shamatha und Vipassana. Das ist die Fragen von Maitreya an Buddha. Hat jemand von euch schon Sandinirmochana Sutra studiert? Tun Sie es nicht mehr? Was ist mit dem Schiessen mit dir? Schiessen mit dir? Mehr. Aber ich wollte dir ja auch sagen, ich habe die Liu Ping, Mille vor. Den Text. Mein Assistent Michael hat eine englische Übersetzung gefunden, aber ich werde versuchen, direkt aus dem Chinesischen zu übersetzen. Und wir können auch die englische Übersetzung konsultieren. Die englische Übersetzung in von wem, was ich von dem, was ich gesehen habe, ist ziemlich freie Übersetzung. Wir werden versuchen, mehr literarische Übersetzung. Dann Dharma vor diese Rezitation machen wir vor oder nach Dharma-Belehrung? Was ist besser? Vielleicht danach, ne? Und Fragen und Antworten, also ich werde ungefähr eine Stunde den Text erklären, dann Fragen und Antworten und dann Rezitation und dann Übertragung von Verdienst und Nachtruhe gibt es um 21.45 Uhr. So ist unser Tagesprogramm. Dann wir immer nach dem Dhamma-Talk wir immer reservieren Zeit für Fragen und Antworten. Aber wenn während der Erklärung des Textes, wenn es Fragen gibt, Sie können gleich mir sagen. Wir machen es nicht so offiziell, weil da sind so wenig Teilnehmer da. Dann wenn irgendwelche Fachausdruck oder irgendetwas nicht klar ist, gleich fragen, gleich mir es zeigen. Dann wir können sogar während des Vortrags ab und zu Diskussion haben über natürlich dieser Text ist Grundtext für die Yogacara Schule eigentlich. Wichtigster Text für die Yogacara Schule. Wer sich mit Buddhismus beschäftigt hat, vielleicht wissen Sie, dass nach dieser Schule gab es drei Dhammacakkappavattana, drei Drehungen von dem Rad von Dhamma. Erste war in Isipatana, in Sarnath, Banares, wo Buddha hat die vier edle Wahrheiten erklärt für die Schüler. Zweite war auf Gridhakuta in Rajgir, wo er die Sutras von transzendentale Weisheit gelehrt hat, also die meisten Sutras. Die Sutras von transzendentale Weisheit gibt es sehr große und umfangreiche Literatur, aber die wichtigsten Sutras sind auf Gridhakuta, die Geier heißt das, ne? Auf Deutsch, Geierberg. Wenn jemand in Indien war, hat vielleicht besucht. Und dritte, diese Sandhi Nirmochana Sutra nach der Yogacara Tradition ist eigentlich definitive Lehre von Buddhismus. Also die sogenannte Nitartha, die Lehre für die Eingeweihten. Die erste zwei Drehungen von Rad von Dharma sind sozusagen Vorbereitungen, sind Neyarta, Pulyaoi. Anege Sandhi Nirmochana Sutra ist Liaoi, ist definitive. Deswegen ist dieses Sutra besonders wichtig. Natürlich, die anderen Schulen haben andere Meinungen, aber nach der Theravada-Tradition, dieses Sutra, Sandhi Nirmochana Sutra, ist die definitive Lehre, die für die Eingeweihten höhere Lehre gibt es nicht. Thank you. Was ist die Hauptbehauptung von Yogacara? Das sollen wir wissen. Vielleicht wissen wir auch, in Yogacara gibt es zwei große Richtungen. In China, auch in Tibet. Eine Richtung, dass die besonders betont, die Alaya Vijnana, die Grundbewusstsein als Grundobjekt der Meditation und Verständnis von Dharma. Andere Schule betont sogenannte Buddha Natur oder Matrix von Tathagata. Natürlich, die zwei kreuzen sich sehr oft. Es gibt viele Sutras, wo sie so sich vereinigen, so wie Lankavatara Sutra, die eigentlich nach der Tradition nach ist die Sutra, die der Bodhidharma in China gelehrt hat, also Grundsutra von Zen. Diese zwei Richtungen sind dann zusammengeschmerzt. So, heute, indem einige von uns von Weitem gekommen sind, ich schlage vor, ich werde nicht heute unterrichten. Wir machen Meditation, danach kurze Rezitation und dann machen wir Punya Parinama, die Übertragung von Verdienst, und vielleicht gehen wir schon, ruhen wir uns aus schon um neun, damit wir mit vollen Kräften morgen anfangen. Alle damit einverstanden? So, dann jetzt, ich schlage vor, wir machen 3/4 Stunde gemeinsame Meditation. Die Methode erkläre ich morgen von Anapanasati um 8 Uhr. Also jetzt meditieren wir einfach. Ich glaube, meisten von uns sind gewöhnt an Zen-Meditation. Meditieren wir Zen oder meditieren Sie Anapanasati, so wie Sie gewöhnlich machen nach der Theravada-Methode, nur Achtsamkeit auf Einatmen und Ausatmen, an der Nasenspitze oder an obere Lippe. Morgen erkläre ich dann auch ein bisschen die Prinzipien von richtigen Sitzen, wie es mit Atmung verbunden ist. Und jetzt einfach diejenigen, die gewöhnen sich Zen zu meditieren, machen Zen. Diejenigen, die Anapanasati, machen sie Anapanasati. Die Methode, die ich morgen erklären werde, eigentlich lässt diese sehr gut Zen-Methode und Shamatha und Vipassana lässt sich sehr gut verbinden. Okay. Vielleicht in diesem Bezug besser jetzt machen wir erst Rezitation und dann Meditation. Das ist besser. Dann was kommt erst? Ja, Tapejo. Oder machen wir Andacht an Buddha Dharma Sangha? Hast du verteilt auch? Nein. Dann machen wir gleich Tapejo. auf Sanskrit. Namo Ratnatrayaya, Namo Arya Avalokiteshvaraya, Bodhisattvaya, Mahasattvaya, Mahakarunikaya, Om Sarva Bhayeshu Trana Karaya, Tasmai Namaskritya Imam Arya Avalokiteshvara, Tava Nila Kanta Namo Hridayam Avartaishyami, Sarva Arta Sadhanam Shubham Ajeyam, Sarva Bhutanam Bhava Marga Vishudakam, Om Tat Yatha Aloke Aloke Loka Mati Atikrante, He He Hare Maha Bodhisattva, Smara Smara Hridayam, Kuru Kuru Karma, Sadhaya Sadhaya, Dhuru Dhuru Vijayante, Maha Vijayante, Dhara Dhara Dharendreshwara, Chala Mala Vimala Amala Mukti, Ehi Ehi Lokeshwara, Raga Visham Vinashay, Dvesha Visham Vinashay, Moha Chala Visham Vinashay, Hulu Hulu Mala, Hulu Hulu Mala, Bulu Bare Padma Nabha Sara Sara, Siri Siri Suru Suru, Bodhya Bodhya Bodhaya Bodhaya, Maitreya Nila Kanta Darshana Prahladaya, Swaha Mahasiddhaya, Swaha Siddha Yogeshwaraya, Swaha Padmahastaya, Swaha Chakrayuktaya, Swaha Shankha Shubdane Bodhanaya, Swaha Vama Disha Stita Krishnajinaya, Swaha Vyagra Charma Nivasanaya, Swaha Namo Ratnatrayaya, Namo Arya Avalokiteshwaraya, Om Siddhyantu Mantra Padhaya, Swaha. Und jetzt rezitieren wir Metta-Sutta auf Pali. Karaniyamattakusalene yantam santam padam abhisameche Sako ujuche sujuche suvachochasse muduvanatimani Santu sakoche subhaoche apakichoche salahukavutti Santindriyoche nipakoche apangabo kulesu ananugindo Nacha kundam samachare kimchi yenye vinyupare upavadeyon Sukino va khemino hontu sambe satta bhavantu sukitatta ye kechipana bhutatti tasava thavarava anavasesa digha vaye mahantava majima rasakha anakatulla ditha vaye va additha ye cha dure vasanti avidure bhuta va sambhave siva sambe satta bhavantu sukitatta na paro param nikumbete na atimanyete katanchinam kamchi vyaro sana patighasanya na anyamanya sadukam michaye Mata yata niyam putta mayusa eka putta manurakhe evam pisababhute sumana sambhavaye aparimanam mettancha sabbalokasmin mana sambhavaye aparimana udanna doache tiriyanche asambhadam averam asapatta Dhittam charan nisinno va sayano va yavatassa vigatamindva Eatam satim aditteye brahmam etam viharam idam ahu Dittincha anupaggama silava dasanena sampanno Kame suvine yagedam nahi jatu gambaseyam punare titi Ete na sace vajena ho tute jaya mangalam. Ete na sace vajena na santu sabu padava. Ete na sace vajena sambe roga upasamentu te. Jetzt Bože Polomito Shinti. Hast du auf Sanskrit? Hm? Ja. Om Namo Bhagavatyai Arya Pragya Paramitayai Arya Avalokiteshvaro Bodhisattva Gambiram Pragya Paramitacharyam Charamano Yavalokayatisma Panchaskandastamsha Svabhavashunyan Pashatisma Iha Shariputra Rupam Shunyata Shunyata Iva Rupam Rupam Napritak Shunyata Shunyataya Napritak Rupam Yat Rupam Sa Shunyata Ya Shunyata Tat Rupam Eva Meva Vedana Samya Samskara Vijnani Iha Shariputra Sarva Dharma Shunyata Lakshana Anutpana Anirudha Amala Avimala Anuna Aparipurna Tasma Chariputra Shunyataya Narupam Navedana Nasamgya Nasamskara Navijanam Nachakshushotra Grana Jihva Kaya Manamsi Narupa Shabda Ganda Rasa Sparshtavya Dharmaha Na Chakshu Vigyana Dhatu Yavan, Na Mano Vigyana Dhatu, Na Avidya Na Avidya Akshayo Yavan, Na Jara Maranam Na Jara Marana Akshayo, Na Dukha Samudaya Nirodha Margaha, Na Jnanam Na Praptir, Na Apraptihi, Tasma Chariputra Praptitva, Bodhisattvasya Pragya Paramitam Ashritya Viharati, Achita avarana, chita avarana nastitva, atrasto viparyasa tikranto nishta, nirvana praptaha, triadva vyavastita sarva sambuddha, pragya paramita mashritya anutar, samyak sambodhimabhi sambuddha, tasmaryatavyam pragya paramita maha mantro, mahavidya mantro, anutara mantro, sama asama mantra sarva dukha prashamana satya anitya tvat pragya paramitaya ukto mantra tatyatha gate gate paragate parasam gate bodhisvaha gate gate paragate parasam gate bodhisvaha gate gate paragate parasam gate bodhisvaha. Haben wir die deutsche Übersetzung auch? Ja, auf dem letzten Mal. Dann vielleicht einen Tag rezitieren wir auf Sanskrit, einen Tag auf Deutsch auch. Hm? Ich habe jetzt nicht die deutsche Übersetzung, aber ich übersetze diese Mantra. Oh, okay. Avalokiteshvara Bodhisattva in tiefste Weisheit versenkt, erkannte, dass die fünf Skandas leer sind und verwandelte damit alles Leid und alles Schmerz. Shariputra, Form ist nichts anderes als Leere und Leere ist nichts anderes als Form. Form ist identisch mit Leere und Leere ist identisch mit Form. Und so ist es auch mit Empfindung, Wahrnehmung, geistiger Formkraft und Bewusstsein. Shariputra, alle Dinge sind in Wahrheit leer. Nichts entsteht und nichts vergeht. Nichts ist unrein, nichts ist rein. Nichts vermehrt sich und nichts verringert sich. Es gibt in der Leere keine Form, keine Empfindung, Wahrnehmung, geistige Formkraft und kein Bewusstsein. Keine Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper oder Geist. Es gibt nichts zu sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen oder denken. Keine Unwissenheit und auch kein Ende der Unwissenheit. Kein Altern und keinen Tod, noch deren Aufhebung. Kein Leiden und keine Ursache des Leidens. Kein Aufmischen, keinen Weg zur Erlösung, keine Erkenntnis und auch kein Erreichen. Weil es nichts zu erreichen gibt, leben Bodhisattva Pragyaparamita und ihr Geist ist unbeschwert und frei von Angst. Befreit von allen Verwirrungen, allen Träumen und Vorstellungen, verwirklichen sie vollständiges Nirvana. Alle Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft leben Pragyaparamita und erreichen damit die höchste Erleuchtung. Erkenne deshalb, dass Pragyaparamita das große Mantra ist, das strahlende Mantra, das unübertroffene Mantra, das höchste Mantra, das alles stillt. Dies ist die Wahrheit ohne Fehl. Deshalb spricht das Pragyaparamita Mantra Gate, Gate, Para, Gate, Para, Sam, Gate, Bodhisvaha. Jetzt, diese letzte Mantra ist nicht übersetzt, obwohl es Bedeutung hat. Und diese Bedeutung ist auch wichtig für uns, indem wir über Yogacara sprechen werden. Und Yogacara ist genauso wie Madhyamika basiert auf die Sutras von transzendentaler Weisheit. Und diese Sutra ist Essenz von transzendentaler Weisheit. Deswegen sollen wir eigentlich übersetzen. Gate ist Vergangenheit, Partizipium von Gam, gehen. Also wir haben nicht in Deutsch oder in Tschechisch oder was immer diese Grammatik, aber es bedeutet eigentlich, er ist im Zustand von gegangen sein. Das heißt, er ist gegangen, aber er ist immer noch da. Das ist Zustand von Buddha. Er ist im Zustand von gegangen sein. Er ist im Zustand von gegangen sein. Er ist im Zustand von gegangen sein auf die andere Seite. Para ist drüben. Nicht hier, sondern drüben. Was heißt drüben? Da, wo es kein Leiden gibt. Das ist Ziel des buddhistischen Weges, ist Leiden zu beseitigen. Die Lehre von Buddhismus ist sehr praktisch. Es beschäftigt sich nicht oder sollte sich nicht beschäftigen mit Metaphysik. Es beschäftigt sich mit der Frage, wie man von Leiden los wird. Wenn das gelöst ist, von dem Standpunkt von Religion, alles ist gelöst, weil nach der buddhistischen Lehre, ne, Ziel der Religion ist Freiheit von Leiden. Also er ist gegangen zu dem anderen Ufer, drüben. Das heißt, in anderen Worten, zu dem Ufer von Nirvana, jenseits von samsarischen Leiden. Und Parasamgate, Sam hat zwei Bedeutungen. Diese Upasarga-Präfix Sam in Sanskrit hat zwei Bedeutungen. Er ist, das heißt, richtig und auch zusammen. Also der Buddha ist in welchem Zustand? Der Buddha ist im Zustand von gegangen sein auf die andere Seite, Freiheit von Leiden, zusammen mit allen Wesen. Und das ist richtig. Das ist richtige Befreiung. Bodhi heißt Zustand von Befreiung oder Zustand von Wachsein oder Erleuchtung, obwohl Bodhi eigentlich heißt nichts anderes als Wecken, Erwachung. Erleuchtung eigentlich sollte man nicht Erleuchtung übersetzen, weil wir sehen, es ist nicht rein, nicht unrein. Es ist über alle. Erleuchtung ist Gegensatz zu etwas. Aber diese Body ist ein Zustand, eben, dass alle Gegensätze transzendiert. Sehr wichtig zu verstehen. Also er ist im Zustand von Gegangensein, er ist im Zustand von Gegangensein, er ist im Zustand von Gegangensein auf die andere Seite zusammen mit allen Wesen. Und das ist der richtige Zustand von Wachwerden. Und Swaha. Swaha heißt auf Sanskrit Su-Aha, das heißt gut gesagt, aber das ist Ende von eigentlich von allen Mantras. Wir kennen es als Heil. Also so ist der Wach Heil. Das ist Heil. So, dann diese Bedeutung ist sehr wichtig, indem wir uns mit Shamatha und Vipassana beschäftigen werden. Ziel von Shamatha und Vipassana in der Lehre von buddhistischer Yoga nach Yogacara ist eben, um diesen Zustand zu erreichen. Na gut, jetzt vorbereiten wir uns und meditieren wir 45 Minuten. Dann übertragen wir Verdienst, für Wohl von allen Wesen. Und das werden wir jeden Tag machen. Vielleicht ich rezitiere auf Pali und danach wir bitten unsere vietnamesische Brüder auf Vietnamesisch zu rezitieren, kurze Form, ja? Ist okay? Ja? Heute? Oder morgen? Ab morgen. Okay. Dann heute auf Bali nur. Soll ich das? Egal? Übertragen wir auf der Dienst. Eta vata chame sampadam punya sampadam. Sabbe deva anumodanto sabba sampati siddhya. etavata chame hi sampadam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu sabba sampati siddhiya etavata chame hi sampadam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhiya aka satta chabumatha deva naga mahidika punyantam anumoditva Chiramakantu Lokasasana Aka Satta Chabumatha Deva Naga Mahidika Punyantang Anumoditva Chiramakantu Desana Aka Satta Chabumatha Deva Naga Mahidika Punyantang Anumoditva Chiramakantu Tumampara Sabitiyo Vivajantu Sabaroku Vinasatu Mate Bhavat Tvantarayo Sukhi, Dighayuko Bhava, Bhavatu Sabha Mangalam, Rakhantu Sabha Devata, Sabha Buddhanu Bhavan, Sabha Dhammanu Bhavan, Sabha Sanghanu Bhavan, Sada, Suti, Bhavantu Te Devo Vasatu Kalen, Sasa Sampati Hotucha, Pito Bhavatu Lokocha, Raja, Bhavatu Dhammiko, So, dann morgen um 4 Uhr. Alle wissen, wo die Meditationshalle ist. Tun Sie fassen. Hast du andere Unterlagen? Kalt? Ja, das ist hart, ne? Und die Knie sind draußen. Ja. Nicht so. Ja, ich nehme mal. Ja, gibt es andere Leute? Weil wenn wir 3 Stunden sitzen müssen, dann drückt auf die Beine. Ja. Und es ist ein bisschen kalt, dieser Boden. Okay. Vernünftig? Ja. Ist das vernünftig, mein Vorschlag? Ja. Dieser Boden ist sehr kalt. Ja.